Hat ich deine Alte auch auslassen? Ja, war schon gut. Bei uns daheim hab aber noch ich die Hosen an. Wie geht's denn nachher zusammen verdient? Ja, mei, wie es halt so geht. Das Lichtmäß ist mir eine Kürung gestanden und das Kunigund hat mein Weih ein kleines gekriegt. So kommt eins ums andere. Ja, man darf schon Fredes Trinzen und Lacher in einen Sägel haben. Hast du das schon gehört? Das Frauendorf ist Kirche brennt, der Blitz. Ja, und der grobe zahme Kirch hat sich beim Glockenläuten einen Bruch gezogen. Ach, so viel schlecht ist das Welt schon. Schöne Bärserschüssel fürs Mitterzeitengewand, schöne King. Schöne Bärserschüssel fürs Mitterzeitengewand. Geht dir nix an, Bäuerin? Einen schönen Barchert hätte ich? Ja, ein paar Bämscher könnte ich schon brauchen. Ja, das Größte, das Erhabenste, das Einmalige wird hier gezeigt. Geht's wie, Gurmes, kauft ja doch nix. Die Kapelle geht hinein, die Lichter werden angezündet. In der ersten Abteilung sehen Sie den größten Ochsen beider Erdteile. In der zweiten Abteilung Nauplia, die Wundersiege. Sie rechnet auf dem Dezimalsystem. In der dritten Abteilung sehen Sie Erotika, die Riesenschlange. Sie misst von Kopf bis Fuß 12 Meter, von Fuß hast bis Kopf 15 Meter. Ein Bürgermeister von Mao Zedong-Tochter und dem Musikanten? Ja. Die tun auch schon, wenn wir uns verheiratet waren? Ja. Ich darf mich schämen, weil ich mir so aufführen darf. Ja. Jetzt schöne Ringe, eine Zierde für jedes Mädchen, die Freude der einsamen Geliebten, die Erinnerung an schöne Stunden, das Band inniger Freundschaft. Hansl, geh, kauf mir einen Ringel. Nein. Und du bist der eine. Ja. Geht der mal Karussell fahren? Nein. Ja, was willst du denn machen? Einkehren. Mei, dein Vater war uns singt. Nachher darf die Welt auch nicht untergehen. Und schierlicher als die letzte Woche konnte das mir auch nicht mehr machen. Oh, ist er rechts wieder gewesen. Ah, mei. Viermal hat ein Sädelbauern seinen Sohn geschickt. Ja, und? Okay, jetzt bist du schon eifersüchtig. Dem sein Gesicht, wenn ich gerade ziehe, nachher geht mir das Meischen auseinander. Der ist so viel dick, dass er ganz dumm die Nase. Ja, es wird eh nicht mehr lang dauern. Ah, und wenn du wissen darfst, was ich weiß. Ah, was denn? Nein, der wird nichts verraten. Ach, geht zu. Fünf Stück Honigkuchen an Zehnerl. Echtes Alpenkräuter Mangbrot, ein türkischer Honig. Ein Mangbrot für die kleine Bäuerin? Ich sag nix. Ja, bist du fad? Ein Herzl fürs Herzl? Ging es her, junger Mann. Kauf es mir eins ab fürs Fräulein Braut. Ich kauf mir ein Herz. Hm. Ah, was haben Sie denn für eins? Ah, nur eine schöne. Was darf's denn für uns sein? Mit einer Inschrift, ich liebe dich, ich bleibe dir 3, 4 und 4. Ja. Die ist da. Ja, die Schöne haben sie ja schon rausgesucht. Ewig dein. Für einen 50er. Dankeschön, Herr. 5 Stück Honigkuchen an 10er. 5 Stück Honigkuchen an 10er. Bist du jetzt zufrieden? Ja. Bist du ein. Nix wie Benzen. Ich habe gerade Dummheiten gemacht. So, Dummheiten. Okay, Ambros. Mach doch kein so ein Gesicht her. Schau, ist das nicht schön, dass wir beieinander sind? Ja. Machst du nicht eingehen? Warum hast du denn Hunger? Nein, ich nicht. Aber ich hab gemeint, du. Ich? Nein, ich hab keinen. Nein, ich mag mich jetzt nicht in der Wirtstube hocken. Wie viel ist denn? 3:45. Ui, eh schon. Ja, warum hast du denn heim? Nein, aber gehen wir noch ein bisschen fürs Dorf raus. Das ist nicht so laut. Ja, das können wir tun. Und diese Patenthosenträger kosten nicht 80, nicht 70, nicht 60. Sie kosten 50 Pfennige. Ja. 50 Pfennig und da steht es da wie die Hochsteck und reißt mir meinen Stand nicht ein vor lauter Kauflust. Ja, seid's denn ihr aus dem Maul? Den ist der Kämpfer zugewachsen, aber euch müsst die 50er doch gerade so auszureißen. Ja, was ist denn jetzt nix? Und weil ich zu den Hosenträgern noch ein Zahnbürstel dazu gebe und weil ich heute mein Geburtstag hab, noch ein Schneidstierchen, garantiert unechte Seide mit dem Bind einer schönen Jungfrau. Da steckt's die Nase rein, da wird der Katar zum Genuss. Ja, was ist denn, was ist denn, was ist denn? Haben Sie denn euch die Ohren voll Beton geschmiert? Oder möchtest du noch am Bahnhof streichen? Mit automatischer Wasserspülung und hier die Ochsen anlegen? Ja, ja gibt's jetzt. Ich